Also dann bin ich der Hanswurst. Grüß euch Gott alle miteinander. Ich bin der Rauchfanggeber von unserem Dorf hier. Rauchfanger rauf, Rauchfanger runter. So geht's den ganzen Tag. Ein bisschen schwarz wird man halt dabei, aber das macht ja nichts. Ganz schwarz wird man von den Wursteln. Da schau her, wer da kommt. Die Kolumbine. Du bist mir die Allerliebste. Im Dorf hier und in der ganzen Stadt. Du machst mich schon wieder ganz fleckig. Jetzt lass mich los. Ein Bussi nur. Erst, wenn du dich gewaschen hast. So ist sie, meine Kolumbine. Ich rede von Liebe und sie redet von Waschen.